Und jetzt stellen wir euch ein Projekt vor, das Anfang 2025 aus dem Stand heraus eingeschlagen hat, wie ein kleines elektronisches Erdbeben. Woodkin. Dahinter stecken zwei Künstler, die in der Szene seit Jahren für Qualität und Live-Energie stehen. Molono Bass aus Mecklenburg-Vorpommern und Mason, oder vielleicht sagt man Matzen, weil schreiben tut man das M-A-Z-N aus Köln. Beide kennt man eigentlich aus ganz unterschiedlichen Ecken. Molono Bass oder Molono Bass, der Mann hinter Acker Records und 3000 Grad, ist verwurzelt im Norden. Naturverbunden, voller Dub-, House- und Funk-Einflüssen. Ein Produzent, der seit den 90ern elektronische Musik mit Atmosphäre, Tiefgang und einem Hauch mecklenburgischer Melancholie verbindet. Und Mason, Sänger, Instrumentalist, Produzent, Live-Act. Der ist jemand, der elektronische Musik mit handgemachten Melodien, Vocals und einer ganz besonderen Emotionalität verbindet. Als die zwei Anfang 2025 zusammen Musik veröffentlicht haben, war schnell klar, das ist nicht einfach ein Feature oder ein Side-Project, das ist mehr. Das Publikum hat sofort darauf reagiert. Die Mischung aus Molonos organischem, warmem Bassfundament und Masons verträumten, manchmal fast schimmernden Vocals hat eine eigene Energie erzeugt. So ist Woodkin entstanden. Ein Live-Duo, das melodischen Techno mit ganz viel Gefühl und handwerklicher Präzision verbindet. Inzwischen sind sie schon so ziemlich auf jeder Bühne unterwegs gewesen. Beim Spring Festival in Graz, im Ritter Butzke Berlin, beim Immergut, beim Fusion Festival, beim 3000 Grad Festival in London, Berlin, Rostock. Also ein Projekt, das sich innerhalb eines Jahres von einer spontanen Studiokollaboration zu einem echten Live-Phänomen entwickelt hat. Das Live-Set, das wir gleich hören, featuret gleich zu Beginn die neue Single von Woodkin, Light Me Up. Ein Track, der genau dieses Spannungsfeld auf den Punkt bringt. Tiefe, warme, melodische Energie von Molono Bass, kombiniert mit Masons melancholischem Einschlag und dieser Stimme, die sofort hängen bleibt. Und damit ihr die volle Dröhnung bekommt, haben wir etwas Besonderes für euch. Ein exklusives Woodkin Fusion Live-Set, das perfekt zeigt, was die beiden ausmacht. Also jetzt zurücklehnen, aufdrehen oder direkt aufstehen. Hier kommt Woodkin Live, die Fusion aus Natur, Clubkultur und einer Menge Herzblut. Viel Spaß. Bonjour Madame, bonjour Monsieur. Nous allons, grâce à ce disque créé spécialement pour vous, essayer de tirer ensemble le maximum de qualité sonore de votre chaîne Haute Fidélité. Sit back, relax and close your eyes. FM4, La Bunde Links. Thank you. Thank you. We'll be right back. You wanna know me back. Thank you. Thank you. Did your parents say you could have a party? No. I know, it's just a get-together with a couple mates, and then it sort of just got out of hand. La Bunde Luxe. Das war das Duo Woodkin aus Deutschland mit einem Fusion-Live-Set vom letzten Jahr, wo sie ihre aktuelle Single Light Me Up und jede Menge eigener Produktionen gespielt haben. Die genaue Tracklist steht auf fm4orf.at.